Blockcast Black Stories, Folge 9 vom Juni 2008. Blockpunkt über Block. Der Black Stories Podcast wird präsentiert von Blockpunkt über. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verlag.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Herzlich willkommen zum Black Stories Podcast. Ich bin René. Und du bist Stefan. Ich bin Stefan. Verena. Und die Verena ist auch hier. Hallo, ja, Verena. Juhu. Siehst du, weil wir nur einmal im Monat rauskommen, entfällt mir mal völlig die Begrüßung beim Black Stories Podcast. Ja, mir fällt gerade ein, eigentlich waren ja die Black Stories für mich gedacht, für meine Begrüßung. Ach so. Aber ja, das ist ja heute auf, alles anders. Wir können ja so tun, als hätten wir noch nichts gesagt. Sag doch mal. Dann fangen wir jetzt einfach an, okay? Ich dachte, der hätte deinen Namen vergessen. Nee, das würde ich nicht. Deswegen kam mir das so unbekannt vor. Ach so. Ja, du wusstest nicht. Wusste ich gar nicht, wie sagen Stories, sollte. Black Stories? Genau, dann fangen wir einfach nochmal an, okay? Okay, wir tun mal so, als wenn ich hier bin. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Black Stories, einem Black Stories Podcast. Und ja, wir haben heute wieder einen wunderbaren Besuch. Verena, es ist leider nur Radio, du brauchst nicht so dein Kameralächeln aufsetzen. Verena ist hier, hallo. Hallo. Und der René ist natürlich auch wieder da. Ja. Wunderbar. Und wir haben zum ersten Mal eine Premiere im Black Stories Podcast. Genau, wir hören fahrende U-Bahns. Erstens das, damit wisst ihr schon, wo wir sind, wenn ihr aufmerksam unsere Podcasts hört. Und wir haben nämlich eine Premiere, weil wir haben zum ersten Mal eine Story von einem Zuschauer, einer Zuhörerin oder Zuhörer. Von einem Zuhörer, genau. Einem Zuhörer aus Österreich, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ja. Geschickt bekommen und das ist doch mal was Tolles. Das ist schön. Und René wird den Gebieter heute machen, weil nur er kennt die Story. Ja. Aber ich habe mir extra Verena hier an meine Seite geholt, weil... Die wird's reißen. Ja. Da brauche ich gar nichts mehr machen, glaube ich. Stefan, erklär doch gleich nochmal die Regeln. Wenn ja, natürlich. So also Black Stories. Verena, hast du die Regeln eigentlich noch im Kopf? Ja, na, selbstverständlich. Dann erklär doch mal. Es wird ein Satz gesagt, da ist etwas passiert und wir müssen durch Fragen versuchen herauszufinden, wie dieser Tathergang geschehen ist, also wie der war. Und das nur durch Ja und Nein fragen. Also so stellen, dass der Gebieter nur Ja oder Nein sagen muss. Er kann das natürlich auch gerne behilflich sein. Was ich nach einer Dreiviertelstunde dann noch machen werde. Genau. Das wäre sehr, sehr nett. Nein, also wir können ja mal ein Geheimnis verraten. Also wenn wir die Black Stories aufnehmen, das dauert meistens 3 Stunden, aber wir schneiden das immer auf wenige Minuten. Ja. Nein, macht den Leuten keine Angst. Das war nur Spaß. Aber was man vielleicht mit dieser Außenaufnahme gleich beweisen kann, ist, dass man Black Stories auch im Freien spielen kann. Definitiv. An jeder Stelle im Land sozusagen. An jeder Ecke. Weil Verena hat es auch schon im Urlaub gespielt. Richtig. Ja, Verena hat nämlich eins gewonnen. Verona? Also. Nein, Verena hat nämlich eins gewonnen. Richtig, das kam ja auch tatsächlich an und ich habe es gleich eingepackt und mit zu meinem Pfingstwochenende genommen. Ja, sonst wäre es voll langweilig gewesen. Richtig, total. Ja. Wie ihr dazu kommen könnt, auch ein Black Stories Spiel zu gewinnen, das sagen wir euch dann nachher. Genau. Sag doch nochmal den Namen des Zuhörers, der uns diese Story eingesandt hat. Ja, also wir haben heute eine Black Story von einem österreichischen Zuhörer und zwar James, heißt er? James. James, ja. Mhm. Ich denke mal nicht, dass der Name James sein wird. Der James. Ja, okay, nee, oder nicht, nicht wirklich. Der James hat uns eine Story geschrieben. Eine Story. Ja, nee, und dann würde ich sagen, dann spielen wir jetzt gleich mal eine Runde Black Stories. Ja, und jetzt geht's los. Ich bin schon total aufgeregt. Ja. Ja. Also, der Titel der heutigen Black Story ist Serienmord. Und die Story lautet, wäre Christian zur Schule gegangen, wären 5 Männer noch am Leben. Für die Jugend also ist es sehr wichtig, zur Schule zu gehen. Ja, also, wiederhol noch mal kurz. Also, Serienmord, ja. Wäre Christian zur Schule gegangen, wären die 5 Männer noch am Leben. Oder wären 5 Männer noch am Leben? So. Aha, also weil Christian nicht zur Schule gegangen ist, gibt es 5 Tote quasi. im Umkehrschluss heißt es genau das, ja. Aber ist das auch logisch? Ja, logisch ist es, aber ob es wirklich so war? Tja, wird sich jetzt herausstellen. Averina, mach doch mal einen Anfang. Sag doch mal, warum das so war. Also muss man erst mal Fragen stellen, ja. Also hatte der Christian schulfrei, offiziell, oder hat er geschwänzt? Also muss ich ja fragen, also hat er schulfrei? Er hat kein schulfrei gehabt. Hat er geschwänzt? Hat doch nicht geschwänzt. Ist er überhaupt noch Schüler? Das ist ja auch eine interessante Frage. Ist er überhaupt noch Schüler? Naja, man kann ja auch so zur Schule gehen. Naja, es könnte natürlich sein, dass Christian vielleicht auch Lehrer ist. Das ja. Nein, Christian ist kein Lehrer. Oder er hat vielleicht Elternabend oder so. Christian hat auch keinen Elternabend. Und Christian ist auch nicht noch Schüler. Auch nicht noch Schüler? Also, hä? Ist er kein Schüler oder ist er Schüler? Was? Er ist kein Schüler. Er ist kein Schüler. Christian ist kein Schüler, ja. Ach ja. Wäre er zur Schule gegangen? Hatte er in der Schule irgendwas zu tun, dass er da hätte hingemusst? Ja, er hatte einen Termin in der Schule. Er hatte keinen Termin in der Schule, nein. Warum hätte er denn dann zur Schule gemusst? Ist es vielleicht ein Bauarbeiter, der in der Schule irgendeine Arbeit machen sollte? Nein. Hätte er sein können. Ihr versucht jetzt rauszufinden... Ja, jetzt gehen wir da jetzt in die falsche Richtung? Wahrscheinlich ist es ja nicht wichtig, dass er in der Schule hätte vielleicht doch ins Kaufhalle gehen können. Das mit der Schule ist schon ganz interessant. Das ist schon ganz interessant. Aber vielleicht sollten wir den Christian erstmal als Person näher beleuchten. Vielleicht, um rauszufinden, nicht wie er aussieht, aber... Handelt es sich um ein Kind? Ist es ein Kind, genau. Ein richtiges Kind, also kein Jugendlicher, ja nicht. Es ist kein Jugendlicher. Und der ist noch vorschulpflichtig oder Vorschule? Also er ist noch gar nicht in die Schule gegangen? Er ist noch gar nicht in der Schule gegangen. Also 5 Jahre so ungefähr. Genau, er ist genau 5 Jahre. Das ist schon mal sehr gut. Ah, okay. Oh Gott. Ach so. Ah, er sollte, oder es war die Frage, ob er jetzt schon in die Schule geht oder nicht. Aber die haben sich entschieden, er geht noch nicht in die Schule. Und deshalb hat er im Kindergarten noch irgendwie Scheiße gebaut oder so. Also, du gehst jetzt davon aus, dass im Kindergarten was passiert ist. Möglicherweise. Ja, das sollten wir vielleicht auch erstmal versuchen. Schließt sich daraus, wenn du sagst, wäre er zur Schule gegangen, hätte es nicht 5 Tote gegeben. Na, okay. Also, er war vielleicht so ein hyperintelligentes Kind, was halt vorzeitig in der Schule sollte. Über deine Intelligenz steht da nichts drin. Und vorzeitig zur Schule, davon war auch nicht die Rede. Nein. Hm. Aber mit 5 ist er nicht doch normaler Einschulalter. Ja. Das ist eigentlich 6. Genau. Echt? Er geht ja auch nicht zur Schule. Das hat er ja schon richtig erkannt. Okay. Deswegen ist die Frage gerade, ob er vielleicht hätte... Also weil er eben so begabt ist oder sowas, vielleicht früher hätte zur Schule gemusst oder sowas. Und nee. Die Eltern haben sich entschieden, nee, doch völlig, noch nicht. Würde zu der Story überhaupt nichts beitragen. Mhm. Also interessant wäre vielleicht erstmal die 5 toten Männer mal genauer zu betrachten. Die 5 toten Männer? Ja. 5? Warum sind es 5? Sind es 5 Männer, die quasi einer gleichen Gruppe angehören? Ja. Oder sind es zufällig 5 Männer? Nein, sie gehören einer gleichen Gruppe an. Das ist schon sehr. Aha. Haben die was mit dem Christian direkt zu tun? Nicht direkt, aber sie haben mit ihm zu tun. Erziehen also nicht oder so, also wie Kindergärtner Nein, oder so? Nein, sind keine Kindergärtner. Aber wenn wir schon Familie? Mal die Beruf... Nee, Familie auch nicht. Irgendwelche Klempner? Bauarbeiter? Ja, sehr gut. Klempner. Irgendwelche Klempner? Ist schon nicht verkehrt. Klempner. Es sind keine Klempner. Aber irgendwelche Klempner soll ja heißen, bei sicherlich irgendwelche Handwerker. Ja, genau. So. Ja, es sind irgendwelche Handwerker. Vielleicht würde man... ein Stück weiter kommen, wenn man den Beruf noch erregt. Friseure. Ist auch ein Handwerk, oder? Ja. Können sein Dachdecker, Fliesenleger, nein. Klempner. Sagen wir so, der Tod steht ja, das will ich euch mal sagen, im Zusammenhang mit dem Beruf. Mit dem Beruf? Ja, die sind bestimmt von irgendwas runtergefallen oder sowas, weil so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Bestimmt beim Dachdecken. Aber jetzt habe ich euch schon so viele Tipps gegeben, jetzt muss ich euch mal ein bisschen oder sind vielleicht, lassen. Nee, Feuerwehrmänner sind es auch nicht, dass sie ihn wegen ihm da retten mussten oder so. Und wäre in der Schule gewesen, hätten sie nicht retten müssen. Er ist ja bei irgendwie einem Rettungsfall irgendwie gestorben. Also die sind bei keinem Rettungsfall. Also nur Unfall war es nicht, oder war es? Es war ein Unfall. Es war ein Unfall. Sind sie gestürzt? Nein. Haben sie sich vergast? Nein. Haben sie verbrannt? Auch nicht. Sind sie ertrunken? Auch nicht. Sind sie erhängt? Auch nicht. Du, es wird schon dunkel. Sind sie geköpft worden? Auch nicht. Was waren die vom Beruf? Irgendwelche Handwerker. Ja, was für welche? Das ist nämlich entscheidend. Ist ihnen ein Hammer auf den Kopf gefallen? Nein, es ist entscheidend, was sie für ein Handwerker sind. Und dann könnt ihr vielleicht Tischler. Auch die findet ihr vielleicht auch die Todesursachen raus. Ein Tischler? Was gibt's noch für Handwerker? Ich habe eben schon so viel aufgezählt. Ja, mir fallen keine ein. Oh. Handwerker. Das war... Okay, Glaser. Nein. Maler. Nein. Elektriker? Ja. Ach, Stromschlag. Stromschlag. Kein nur ein Stromschlag. Wahrscheinlich durch einen Stromschlag gestorben. Okay, sie sind durch einen Stromschlag gestorben. Ja. Das ist schon mal nicht verkehrt. Aber was hat das jetzt damit zu tun, mit der Schule, dass er zur Schule gegangen ist? Er ist nicht zur Schule gegangen, deshalb sind haben die... Denn, sind die bei dem Christian zu Hause gestorben? Ja. Also hat der Christian irgendwas gemacht, was die Arbeit der Handwerker gestört hat, der Elektriker? Er hat die Sicherung wieder reingedreht. Ja, weil er Computer spielen wollte. Richtig, er hat die Sicherung wieder reingedreht. Während die gearbeitet haben. Ja. Und was hat das mit der Schule zu tun? Dann hätte er das gewusst, dass man das nicht macht, wenn das schon eine Schule gewesen wäre. Nein, es hat ganz speziell... Klingt logisch. Es hat ganz speziell wirklich mit der Schule zu tun. Also, ich möchte mal sagen... Nee, ich will ja nicht so viel verraten. Oh Gott, warum gerade... Warum das Schule? Schule zu warum tun? Eine Schule? Wenn er eine Schule gewesen wäre... Was wäre, wenn er nicht... Ach so, dann hätten die ja gar nicht zu Hause arbeiten können wahrscheinlich. Nee, damit hat es nichts mit der Zeit zu tun. Die Sicherung drin gedreht, wenn er eine Schule gewesen wäre. Also nehmen wir mal an, der ganze Vorfall ereignete sich nach der Zeit eines schulpflichtigen Kindes. Das hat nichts damit mit seiner Abwesenheit zu tun, dass er nicht da gewesen wäre. Er wäre so oder so da gewesen. Er hätte, obwohl... Nee. Aber wenn er zur Schule, wenn er ein Schulkind gewesen wäre, das ist mit diesem zur Schule gegangen gemeint, dann wäre das nicht passiert. Dann wäre das nicht passiert. Also ich denke, der ist noch klein. Ja, er ist 5 Jahre. Ja. Na, hätte er vielleicht Hausaufgaben gemacht, statt den Fernseher irgendwie benutzen zu wollen. Nee, dann hätte er auch genau dieselbe Zeit gehabt. Aber er hätte dann nicht die Sicherung wieder reingedreht. Warum hätte er die Sicherung nicht reingedreht? Das verstehe ich nicht. Wenn er zur Schule gegangen wäre. Verstehst du das? So welchen blöd. Vorteil hat er denn einem Schulkind gegenüber? Er hat Zeit, er muss nicht lernen, er ist zu Hause. Sag mal so, sind denn die Handwerker... die wissen ja um die Gefahr einer reinzudrehenden Sicherung. Ja. Okay. Ich hab's. Wäre er zur Schule gegangen, hätte er gelesen, dass da steht, Sicherung nicht reindrehen. Ja, richtig. Echt? Stimmt? Ja, sehr gut. Ja, wie bin ich? Super. Ja. Dann lese ich euch die Story mal vor. Aber eine tolle Story, muss ich ja mal sagen. Aus Österreich kommen sowas. Ja, nichts gegen die Österreicher. Ja. Unsere Freunde aus Österreich. Ich werde sie mal nicht so langsam vorlesen, wie sie wahrscheinlich geschrieben ist. Nee, wir reden doch von Österreich. Wir reden da nicht. Christian, ein kleiner Junge. Also, Christian ist ein kleiner Junge. Als eines Tages ein Elektriker-Team kam, um ihr ganzes Haus, im ganzen Haus die Stromleitung zu erneuern, bemerkte er, dass das Licht nicht funktionierte. Also ging Christian zum Sicherungskasten, auf dem ein Warnschild der Elektriker hing. Da Christian aber nie zur Schule ging, konnte er dieses nicht lesen und aktivierte den Stromkreis, als 5. Elektriker gerade an den Stromleitungen hing. Ja, das war's. Ja, da würde ich aber sagen, dass wir dann mal gleich da durchleuchten. Die sozialen Hintergründe, offensichtlich in Wien, wo so, oder in Österreich, wo auch immer, wo denn die 5-jährigen Kinder unbeaufsichtigt irgendwelche Sicherungskästen anfassen, wo wir immer sagen als Eltern, fass die in die Steckdose. Das gibt's bestimmt überall, nicht nur in Österreich. Also bei mir gibt es sowas nicht, also wenn es so wäre. Habe ich noch nie gesehen. Ich fand die Story sehr gut. Wo hat waren sehr gefallen. Die Eltern? Hat er sich, ich hoffe, das ist nicht nach einem realen Fall erfunden. Ja, wir werden auf jeden Fall Kontakt mit James aufnehmen. Weil der James hat was gewonnen. Genau. Was hat er gewonnen, Verena? Ein Spiel Black Stories. Genau. Jawohl. Ja, und das werden wir dann herzlichen mal Glückwunsch nach Österreich schicken lassen, wenn dort eine Post existiert. Natürlich. Ja, also ich glaube, die haben auch schon ein Telefon und Internet haben sie auch offensichtlich. Also Internet haben sie, genau, das kam nämlich per Mail. Ich distanziere mich von diesen Österreich. Die sind es aber gewöhnt, dass man sich über die lustig macht. Erstaunlich, dass das bis nach Österreich geht, ne, mit dem Black Stories. Sehr interessant. Ich trinke sehr gerne Wiener Melange. Ja, ich glaube aber, das hat nicht viel mit Österreich zu tun. Nein. Egal, weg von Österreich, zurück zum Black Stories. Sehr schöne Geschichte. Hat Vielen Spaß Dank. Gemacht. Ja. Ihr könnt uns auch gerne Geschichte schicken. Ja, ihr könnt auch was gewinnen. Auch eine Black Story. So wie der James. Genau. Wenn ihr was macht? Uns eine Black Story schickt. Verena ist ja Profi, was die Kontaktmöglichkeiten angeht. Wenn ihr uns kontaktiert und eure Geschichten an email@juba.de schickt. Dabei könnt ihr gleich noch ein Kontaktformular ausfüllen. Ihr könnt auch die schöne kostenlose Hotline rufen. Übers Internet natürlich. Die wäre aus Österreich dann natürlich ein bisschen teurer, ne? Als ja. Musst du dann eine 0049 vorwählen? Genau, ja, 0049 natürlich. Und die 0 vor der Berliner Vorwahl. Sag die doch mal jetzt im internationalen Format. Also internationalen Format wäre das denn die 0049 30202 36803. Für die Berliner 030. Brauchen sie ja nicht wählen, sind ja schon hier. 202 368 03. Ja, prima. Fein gemacht. Hast du fein gemacht. Ja. Ja, und wenn ihr mit uns auch mal eine Story aufzeichnen wollt, technisch haben wir alle Möglichkeiten über Skype, persönlich, wie ihr auch immer wollt, dann gebt uns Bescheid. Kontaktmöglichkeiten habt ihr ja fünf Sekunden vorher gerade gehört. Und schon wieder vergessen? Nein, der spult ja nochmal zurück. Ja, und wir würden uns an dieser Stelle dann mal von euch verabschieden. Genau, wir freuen uns auf den nächsten Monat mit einer neuen Black Story. Vielleicht auch ja wieder eine von einem Zuhörer. Ach, und übrigens, diese Stories kommen möglicherweise in eine Leser-Edition. Das sagst du jetzt so nebenbei am so Ende? So nebenbei, so ganz... Eine Leser-Edition? Ein Laser. Buch. Ein Leser. Buch. Readers. The Reader's Edition. Nein, das wird ein Black-Story-Spiel. Ach so. Nur mit Stories von Lesern. Ah, sozusagen... Das heißt, möglicherweise sehen wir diesen kleinen Christian bald mal illustriert. Das ist doch auf einer der Karten. Ja, also wie gesagt, nutzt die Chance, ja. Verewigt euch bei den Black Stories und schickt uns einfach eine eurer selbst ausgedachten Geschichten. Genau. Vielen Dank an Christian und ihr seht, es ist gar nicht Nein, so schwer. Christian war der kleine Junge. Oh, Entschuldigung. James, ich hab's verwechselt. Ja, danke Christian für die fünf Toten. Nein, danke an James nach Österreich. Und immer schön zur Schule gehen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verlag.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Bei blog.juba.de. Alle zwei Wochen neu.